RuneQuest, Cthulhu, Sturmbringer und Gloranta. Seit 25 Jahren unterstützt die RuneQuest-Gesellschaft die Klassiker der internationalen Rollenspielszene. Doch was genau passiert da? Wer sind die Leute dahinter und wie hat alles angefangen? All das und mehr besprechen wir in Questlog, dem Podcast der RuneQuest-Gesellschaft. Willkommen zu Episode 0 von Questlog, dem Podcast der RuneQuest-Gesellschaft. Und herzlich willkommen, heißt euch einmal ich bin der Olli und... Und der André, hallo. Hallo André, sei gegrüßt. So, worüber wollen wir denn jetzt hier reden? Wir reden hier über RuneQuest und alles, was damit zu tun hat. Und das ist eine ganze Menge. Aber bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, würde ich sagen, wir stellen uns einmal kurz vor. André, wie bist du zum Rollenspiel ins Allgemeinen und zu RuneQuest im Besonderen gekommen? Oh, das ist lange her. 1984 haben wir damals mit dem schwarzen Auge angefangen, wie viele aus unserer Generation, denke ich mal. Na klar. Und haben danach alles angefangen zu spielen, was es in Deutsch gab, über Midgard, bis ich dann irgendwann über Sturmbringer gestolpert bin. Man war ja doch erst relativ fixiert erstmal auf Fantasy-Systeme und war von dem Spielsystem einfach begeistert. Von Sturmbringer kam ich zu Call of Cthulhu und von Call of Cthulhu dann irgendwann zu RuneQuest, dem Vater der ganzen Basic Role-Playing Games. Da bist du dann geblieben. Blieb halt dem D100-System, dem Prozentsystem Basic Roleplaying halt treu und sehe auch momentan kaum einen Grund, warum man das ändern sollte. Ja, war bei mir ähnlich, kann ich nur sagen. Also zum Rollenspiel im Allgemeinen bin ich über interessanterweise zwei Umwege gekommen. Nämlich gab es einmal die Abenteuerspielbücher. Ich erinnere mich, mein erstes war die Zitadelle des Zauberers. Das kenne ich auch noch. Ja, da war ich glaube ich 12 auf so einer Ferienfreizeit, drückte mir das mal jemand in die Hand. Und der zweite Schritt war dann interessanterweise schon über den Computer, damals auf dem Commodore 64. Zeit für die Nostalgie. Mhm. Commodore 64. Und zwar den ersten Teil von The Bard's Tale. Da erinnere ich mich dran, den habe ich bis zum Ende gespielt. Stunde um Stunde in pixeliger Grafik. Gibt's heute wieder auf dem iPad. Ist ja sehr schön. Diese klassischen Fantasy-Spiele auf dem Computer, das hat meine damalige Rollenspielgruppe auch. Relativ viele von denen auch gespielt. Ich bin überhaupt kein Computer-Rollenspieler. Ich brauche das Papier und den Tisch. Interessanterweise auch nicht mehr so wie damals, aber The Bard's Tale war auf jeden Fall so der zweite Schritt und die Begeisterung für diese Spiele und für Fantasy im Allgemeinen trieben mich dann in einen Laden hier in Essen und dort stieß ich dann auf ganz viele tolle Boxen, natürlich auch Schwarze Auge und auf die Zeitschrift Zauberzeit. Und die Zauberzeit ging dann später in den Nautilus über. Ganz genau, das kam ja viel, viel später, da habe ich auch aufgehört, die zu lesen. Der damalige, ich glaube, die hießen damals Citadel Verlag oder Laurin dann später, die brachten dann irgendwann auch das Mittelerde-Rollenspiel raus, was mich natürlich als Herr-der-Ringe-Fan auch erstmal begeistert hat. Aber so stieß ich dann auch auf Sturmbringer und auf Cthulhu. Bin ich dann im Laden auch auf eine andere Zeitschrift aufmerksam geworden, die hatte nämlich ein cthulhuides Cover und ein Abenteuer oder ein paar Artikel zu Cthulhu. Und das war die Free Int. Free Int, das Magazin der RuneQuest-Gesellschaft. Ganz genau. Und ich glaube, es war Nummer 4, wenn mich nicht alles täuscht. Das war die erste Cthulhu-Ausgabe, richtig. Ich bin dann auch zu meinem allerersten Con gefahren, weil der hier in der Nähe des Ruhrgebiets war, in Herdecke. Und da dachte ich mir, fahr mal hin, wenn es dir nicht gefällt, bist du schnell wieder zu Hause. Und wurde dann dort vom damaligen Vorstand aber direkt mit einem Job vertraut, nämlich die Messe mit zu organisieren. Also den Stand der RuneQuest-Gesellschaft auf der alljährlichen Spielemesse. Warum hast du auch den Fehler gemacht, in Essen zu wohnen? Tja, was soll ich sagen? Also immer, wenn es zur Spielemesse kommt, bin ich eigentlich ganz froh. Ich habe hier die kürzesten Wege von allen. Aus der Haustür raus zur Messe und zurück. So ungefähr. Und ja, mit dem Messestand, da wurde mir am Anfang sehr viel geholfen und dann so langsam kristallisierte sich ein harter Kern heraus, der ja jetzt seit, ich glaube, über 20 Jahren jedes Jahr den Messestand betreut. Herdecke? Wann war denn Herdecke? 94? Frag mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann Anfang der 90er muss es gewesen sein. Ja, 94. Ja, war cool. Das sind also 22 Jahre alljährliches Messewahnsinn. Sehr schön. Und irgendwie bin ich auch immer noch Mitglied in diesem Verein und habe die meisten Leute auch sehr lieb gewonnen, obwohl ich sie nur 4 Tage im Jahr sehe, aber nun gut. Dafür passiert ja auch hin und wieder mal sehr viel in dem Verein, manchmal passiert auch wenig. Kannst du dich daran erinnern, wie das angefangen hat mit dem Verein und was der überhaupt macht und was der überhaupt will? Ja, es gab erstmal einen RuneQuest-Con. Damit fing es an, noch vor dem Verein. Ah, okay. Ein RuneQuest-Con 1990 vom damaligen Übersetzer und auch jetzigen Übersetzer von RuneQuest, Lutz Reimers. Er und seine Frau Kelly Rockliffe haben zusammen den ersten RuneQuest-Con gemacht in Köln. Da haben sich so ungefähr 1-2 Dutzend RuneQuest-Fans getroffen, um einfach ihr Spielsystem zu spielen, was sonst auf deutscher Szene halt sehr mager überhaupt anzutreffen war, wenn überhaupt. Aber wenn das 1990 war, dann gab es RuneQuest damals noch nicht auf Deutsch, richtig? Richtig. Lutz Reimers hat die 3. Auflage von RuneQuest, die damals bei Avalon Hill erschienen, schon komplett fertig übersetzt im Schrank liegen und hatte sie auch schon einem Verlag anvertraut, der aber mit der Herausgabe zögerte, aus welchen Gründen auch immer. Aber es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann dazu kommen sollte, dass es dann tatsächlich erscheint. Ein Jahr später hat man sich wieder getroffen. 1991 gab es einen zweiten Con. Dieser zweite Con fand dann in Worpswede statt, das ist bei Bremen. Wurde von Ingo Tschinke veranstaltet. Und dort kam dann die Idee auf, man sollte sich nicht nur als Fans einfach auf einem Con treffen für RuneQuest, sondern wie es deutsche Brauchtum immer ist, wo sieben Deutsche mit demselben Hobby sind, wird ein Verein gegründet. Okay. Man wählte auch den hochtrabenden Namen RuneQuest Gesellschaft, nicht einfach RuneQuest Verein oder RuneQuest Club, sondern RuneQuest Gesellschaft. Das fand allerdings nicht direkt auf dem Con statt, sondern erst im Herbst desselben Jahres, wo dann tatsächlich der Verein aus der Taufe gehoben wurde. Und wo dann auch gleich beschlossen wurde, wir wollen ein Magazin herausgeben. Und das war dann die FreeInt? Das war dann die FreeInt. Der seltsame Name bezog sich auf das damalige Regelsystem von RuneQuest 3, wo ein Magier freie Intelligenz brauchte, um Zaubersprüche sich merken zu können. Das heißt also, ein Magier mit 12 Intelligenzpunkten konnte halt Zauber im Wert von 12 Punkten im Gedächtnis haben. Die Reste musste irgendwo mit sich rumgetragen in einem Buch zur Verfügung haben. Und hatte diese eben nicht mehr zur Verfügung, um Zaubersprüche zu manipulieren, also zu verlängern, verstärken oder solche Sachen. Man brauchte freie Intelligenz, um aus diesen Zaubern wirklich was zu machen. Andererseits natürlich kann man auch sagen, das Ganze ist zweideutig, denn FreeInt, das freie Denken, ist natürlich eine Sache der Fantasy. Okay, also ein bisschen doppeldeutig damals sogar gedacht, der Name. Richtig. Okay, dann wurde es irgendwann umbenannt, ich glaube, in Schattenklinge. Das dauerte aber eine ganze Weile. Ja. 14 Free-Ins sind erschienen, bevor dann eine neue Redaktion übernommen hat. Auch vorher haben die Redakteure häufig gewechselt. Und die neue Redaktion, da schwebte halt vor, ein bisschen mit dem, das Layout etwas moderner zu machen und natürlich den Namen auch zu wechseln. Und Schattenklinge war dann irgendwie der Name der Wahl. Ja, klingt ja erstmal soweit ganz harsch. Okay, ich glaube, insgesamt sind von diesem Magazin, glaube ich, 20 Ausgaben erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, die ersten 14 unter FreeInt und die 15 bis 20 unter Schattenklinge. Und zusätzlich erschienen aber zu Cons oder zwischendurch noch diverse Hefte, teilweise auf Deutsch und teilweise auch auf Englisch, ne? Ja, der Verein hat halt irgendwann mal gesehen, dass als Welt der Spiele mit RuneQuest in Deutsch nicht weitergemacht hat, haben wir uns ein bisschen mehr auf den englischen Markt eingeschossen. Zu unseren deutschen Cons kamen internationale Gäste, machten Freeforms, also LARPs ohne Waffeneinsatz. Und diese Con-Booklets wurden dann eben erstmal zweisprachig gemacht, also ein Heft in Deutsch, eins in Englisch. Später wurden sie nur noch in Englisch hergestellt. Und auch das Vereinsmagazin wurde halt ein neues, das wurde die Trade Talk und die erschien komplett in Englisch. Da die Cons natürlich auch relativ viel Geld verschlungen hätten mit Freeforms, mit ein bisschen Lichtshow, mit speziellen Effekten und Programmpunkten und Ehrengästen, man damit aber dem Verein nicht auf der Tasche liegen wollte, kam halt die Idee auf, dafür einen Fundraiser zusammenzustellen. Also ein Magazin in Papierform, was man verkaufen konnte, wo der Gewinn direkt an den Con geht und nicht an den Verein. Und das wurde fast jährlich wiederholt, weil zwar wurde international vertrieben und war ein ziemlicher Erfolg und die internationale Fanszene verlangte nach immer mehr Material. Ja, da ist wirklich massenhaft Material erschienen und ich glaube, teilweise wurden die Hefte verkauft, ich glaube, bis nach Australien oder so, ne? Wir haben kleine Partnergesellschaften gehabt, die ganzen Amerikaner oder allgemein die internationalen Gäste, bei denen konnten die mit dem Namen RuneQuest Gesellschaft natürlich nicht viel anfangen und bei denen hießen wir dann The Chaos Society. Sehr passend. Nicht, weil wir so chaotisch sind. Nein, natürlich nicht. Sondern weil wir die Chaosium-Systeme unterstützten. Weil alles, was wir in der Vereinssatzung stehen haben als unterstützenswerte Systeme und Hintergrundwelten, basiert letztendlich alles auf den Chaosium-Systemen. Okay, einigen wir uns darauf, dass auch das Wort Chaos an der Stelle ein bisschen doppeldeutig interpretiert werden kann. Ja, wahrscheinlich. Okay. Wie ist denn so der aktuelle Stand zum Verein? 2005 gab es einen großen Umwälzung, nämlich dass die Rechteinhaber von RuneQuest bzw. HeroQuest und Loranta einen Stopp verhängt haben in der gesamten Fanszene. Es durfte niemand mehr in der ganzen Fanszene irgendetwas publizieren, aufgrund von Copyright und Trademark-Benutzung. Und erst 2006, also ein Jahr später, haben sie selber eine Fanrichtlinie rausgebracht, was man machen darf, was man nicht machen darf. Aber im Groben und Ganzen muss man seine Fanpublikation ankündigen und kriegt dann eine Genehmigung, ja, das dürft ihr machen, und kann dann ein kleines Logo mit auf sein Supplement packen, das dann diese Genehmigung sozusagen gleichzeitig darstellt. Das fing dann ab 2006 wieder an. Bis dahin war bei vielen anderen Herstellern, also anderen Fanpublikationsherstellern, natürlich erstmal die Luft raus. Wir hatten auch einen ziemlichen Durchhänger. Zur selben Zeit begab es sich aber, dass unsere Hauptautoren fürs englische Material nach und nach entweder die Szene verließen oder in die Profiseite wechselten. Also jemand, der für unsere Trade Talk in jeder zweiten Ausgabe irgendwie einen Artikel drin hatte, war entweder nicht mehr interessiert, weil er komplett aus dem Rollenspiel raus ist, oder aber publizierte inzwischen für Profi-Publikationen und war inzwischen auf der Verlegerstelle und hatte keine Zeit mehr für Fanmaterial zu schreiben. Was uns natürlich in eine Zwickmühle brachte, dass wir unsere angekündigten Publikationen nicht mehr füllen konnten. Und wir haben immer schon international Material zusammengesammelt und uns nicht nur auf die Vereinsmitglieder verlassen. Trotzdem kam immer noch ein bisschen was raus. Jedes Jahr so ein, zwei Büchlein. Dann gab es lange Zeit nichts, außer dass wir Cons veranstaltet haben und immer auf der Messe präsent waren. Und jetzt geht's wieder los. Gibt es aktuell irgendwelche Besonderheiten? Jetzt haben wir nämlich einfach mal gesagt, wir sind die RuneQuest-Gesellschaft, wir sind auf der Messe, wir machen Cons und es gibt RuneQuest. Und in Deutschland findet sich kein Verlag, der RuneQuest in Deutsch herausgeben will. Die großen Verlage, die es könnten, haben ihre eigenen eingefahrenen Fantasy-Systeme. Und die kleinen Verlage, denen ist es vielleicht ein zu großes Risiko. Ich weiß es nicht genau. Aber das störte den Lutz Reimers ja nicht, sich die aktuellste Version von RuneQuest, nämlich die 6. Edition, zu nehmen und die mal wieder im Alleingang komplett selbst zu übersetzen. Lutz ist nun mal ein Enthusiast dabei. Ja, so Leute brauchen wir auch. Ja, wenn er ein RuneQuest-Supplement richtig toll findet, dann fängt er es an zu übersetzen. Egal, ob er weiß, ob er es jemals publizieren wird oder ob er es einfach nur für sich tut. Und die erste deutsche Ausgabe als PDF wurde dann über den Originalherausgeber, über Drive-Thru, veröffentlicht, beziehungsweise über The Design Mechanism, richtig? Da war sich die RuneQuest-Gesellschaft selber noch nicht ganz einig, ob wir das überhaupt machen und stemmen können wollen. Ja. Wir sind immer ein kleiner Verein mit einer begrenzten Anzahl Mitglieder und ein großes, dickes Buch mit einigen Supplements zur Veröffentlichung wäre eine Menge Verantwortung. Wir würden als Verlag auftreten. Wir haben ein wenig zu lange gezögert. Daraufhin hat Lutz das Ganze aber schon fertig gehabt. Das ganze Layout war fertig, das gesamte Übersetzung natürlich sowieso. Und somit ist es direkt über Design Mechanism erschienen. Aber drucken wollten es die Kanadier natürlich auch nicht. Okay, und dann hat die RuneQuest-Gesellschaft sich gesagt, wäre schon schön, das Buch nicht nur als PDF, sondern auch als anfassbares Buch zu haben, und startete mit einem Crowdfunding. Die Ausgabe wollten wir einfach in den Händen haben. Und es ist nicht nur wichtig, dass man Leute zu Hause erreicht, die das Ganze spielen wollen, sondern es auch vielleicht in Läden zu haben, wo es jemand Neuen erreichen kann. Ja. Jemand, der im Netz danach sucht, wird RuneQuest PDF finden, selbstverständlich. Aber da wird kaum irgendjemand einfach so drüber stolpern. In einem Rollenspielladen es im Regal zu sehen und vielleicht sehen, dass dann sogar zwei, drei Supplements dazustehen, macht dann vielleicht eher neugierig und so kommt jemand dazu. So kriegen wir frisches Blut, das auch den Verein bereichern würde. Und die deutsche Szene als Ganzes natürlich auch. Absolut. Das heißt, das Crowdfunding war soweit erfolgreich. Es gibt einige Bücher, die aktuell beim Drucker sind oder vom Drucker auf dem Weg zu dir, beziehungsweise wir hoffen, und sind guten, frohen Mutes, dass wir dieses Jahr auf der Messe einiges anbieten können, richtig? Es sieht so aus, das Crowdfunding war erfolgreich, ja. Auch durch Unterstützung von ein paar Händlern, die direkt sozusagen im Crowdfunding eingekauft haben. Also auch jemand, der das Crowdfunding jetzt verpasst hat, kann es über uns erwerben und eine kleine, bis jetzt kleine und feine Auswahl Händler, unter denen sich aber auch unter anderem Pegasus-Spiele befindet, der ja doch ein bisschen bekannter sein dürfte. Auf jeden Fall. RuneQuest selber ist fertig produziert. Alles, was wir im Crowdfunding produzieren wollten, liegt bereit. Wir haben bis jetzt unsere Publikationen an Heften, Büchern, Taschenbüchern, Paperbacks, alles, was wir gemacht haben, alle immer nur gedruckt als Bücher, als Hefte halt. Dieses Mal haben wir einen Spielleiter-Sichtschirm mit im Crowdfunding drin gehabt und einen Schuber für RuneQuest-Regelbuch mit Abenteuerheft und Sichtschirm. Die anderen Anforderungen eines Druckes, eines Spielleiter-Sichtschirms und eines Schubers haben wir nicht richtig eingeschätzt. Für den Drucker ist es auch etwas, was er nicht jederzeit macht, erfordert anscheinend ein bisschen mehr Aufwand. Das war uns auch so nicht klar, sodass es an diesen beiden Kleinigkeiten eigentlich hängt. Die Bücher selber liegen bereit und sind jederzeit eigentlich fertig. Da aber 80% aller unserer Crowdfunder RuneQuest im Schuber bestellt haben, bleibt uns nichts anderes übrig, um auf diesen Schuber zu warten, damit wir dann endlich alles rausschicken können. Aber diese Wartezeit hat die RuneQuest-Gesellschaft natürlich genutzt. Wir haben ja gesehen, dass das Interesse durch das Crowdfunding da ist und haben dann nochmal nicht nur das Crowdfunding-Geld in die Crowdfunding-Bücher gesteckt, sondern haben auch eigenes Geld angefasst und parallel dazu noch zwei weitere Supplements drucken lassen, die jetzt auch bereit liegen. Ich bin immer noch guter Dinge, dass wir knapp vor der Spielmesse die Bücher auch an die Unterstützer versenden werden können. Falls das aus irgendeinem Grunde nicht gelingen sollte, hoffe ich, dass man uns nicht zu böse ist, wenn wir die Bücher, die fertig sind, mit zur Messe nehmen, ohne dass die vielleicht die Unterstützer irischen haben. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Bei mir in meinem Lager sozusagen zu liegen, macht die Bücher nicht interessanter. Und auf der Messe ist der beste Platz, um so eine Neuheit zu präsentieren. Ich denke, wie es gelaufen ist auf der Messe dieses Jahr, werden wir dann in einem der kommenden Folgen mal besprechen, was wir alles da hatten, wie die Leute es angenommen haben. Ich denke, für so eine nullte Episode reicht's erstmal bis dahin. Soweit zu uns, zum Verein. In der nächsten Episode, also der Episode 1, steigen wir dann erstmal voll ein mit dem Hauptthema sozusagen. Wir werfen einen Blick auf das Spiel, welches seit über 40 Jahren Spieler auf der ganzen Welt begeistert. Wie du gerade gesagt hast, ein sehr internationales Publikum. Und beschäftigen uns also in der nächsten Episode mit RuneQuest selbst. Wann ist es entstanden? Die wechselvolle Geschichte, die verschiedenen Inkarnationen bis zum heutigen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und von daher verabschieden wir uns jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß weiterhin beim Spielen und tschüss. Tschüss.